Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Look at Paul continues in verse 14. Schau, wie Paulus in Vers 14 fortfährt. Otherwise the children from this union would be unclean, but in fact they are holy. Sonst wären die Kinder aus dieser Verbindung unrein. In Wirklichkeit aber sind sie heilig. Wow, so what Paul is saying that even your non-Christian children are already sanctified because of you. Wow, Paulus meint damit, dass sogar deine nicht-christlichen Kinder durch dich bereits geheiligt sind. Oh my goodness, how many parents have done the wrong thing regarding the children who don't walk or don't want to walk with God? Du meine Güte, wie viele Eltern tun das Falsche, wenn es um ihre Kinder geht, die nicht mit Gott wandeln oder wandeln wollen? Instead of declaring what God has declared over them. Anstatt zu deklarieren, was Gott über sie verkündet hat. This is a key, people, that you learn to see people the way God sees them. Das ist ein Schlüssel, dass du lernst, die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Think about this. Denk darüber nach. Instead of seeing your spouse and seeing your children unsanctified, you have to see them they're sanctified through you. Anstatt deinen Ehepartner und deine Kinder als unheilig zu sehen, musst du sehen, dass sie durch dich geheiligt sind. This is a key, people, grab it. Das ist ein Schlüssel. Ergreife ihn. Let's continue. Lesen wir weiter. Here's what he says. In Vers 15 heißt es, but if the unbelieving spouse wants a divorce, then let it be so. Wenn aber der ungläubige Ehepartner die Scheidung will, dann soll es so sein. Wow. Wow. So here Paul first says, er sagt Paulus, you shouldn't divorce, but then he said, it's okay. Dass man sich nicht scheiden lassen soll. Und dann sagt er, dass es in Ordnung ist. Look, Paul is saying, if the unbeliever does not want to walk into a covenant with you, Paulus sagt, wenn der Ungläubige nicht im Bund mit dir leben will, you should simply accept this choice. Solltest du diese Entscheidung einfach akzeptieren. Doesn't this sound like a contradiction? Hört sich das nicht nach einem Widerspruch an? Ich sage dir, I tell you why it's not. Warum das nicht so ist. Because Paul is not writing the letter to the people of this world, he's writing the letter to Christians. Weil Paulus den Brief nicht an die Menschen in der Welt schreibt, sondern an Christen. Remember in chapter 5? Erinnerst du dich, als er in Kapitel 5 sagt? When he says, somebody is immoral, somebody does this, greedy, blah blah blah, don't have fellowship with him. Wenn jemand unmoralisch ist, wenn jemand dies tut, wenn jemand gierig ist, blah blah blah, dann sollt ihr keine Gemeinschaft mit ihm haben. And then he's saying, I'm not talking about the people from this world. Otherwise you would have get out of this world. Doch dann sagt er, ich rede nicht von den Menschen in der Welt, sonst müsstet ihr ja aus der Welt gehen. So Paul understands that he has no authority over people who are not Christian. Paulus weiß, dass er keine Autorität über Menschen hat, die keine Christen sind. Oh, people. Oh, Leute. I tell you, for me, this scripture is very clear, for me. Für mich ist diese Bibelstelle sehr klar, für mich. If an unbeliever makes a decision that he will not live with a Christian, you're not supposed to fight to save your marriage. Doesn't that sound strange? Wenn ein Ungläubiger die Entscheidung trifft, dass er nicht mit einem Christen zusammenleben will, soll man nicht darum kämpfen, die Ehe zu retten? Hört sich das nicht seltsam an? You know, whenever I say this, people don't like it. Immer wenn ich das sage, mögen es die Leute nicht. No, even if my spouse doesn't like me to be a Christian, I'm going to fight for my marriage. Nein, auch wenn mein Ehepartner nicht will, dass ich Christ bin, werde ich um meine Ehe kämpfen. Because the Bible says God hates divorce. Denn die Bibel sagt, Gott hasst Scheidung. He does hate divorce. Er hasst Scheidung. And he doesn't want you to be divorced. Und er will nicht, dass du geschieden wirst. But look. Aber schau. Paul is making it clear in my understanding. Meines Erachtens stellt Paulus klar, that we are not supposed to manipulate other people. Dass wir andere Menschen nicht manipulieren sollen. We've seen it in the whole advice about sexual relationship. Das haben wir schon bei seinen Ratschlägen zu sexuellen Beziehungen gesehen. And now we're seeing it here. Und hier sehen wir es auch. Why does Paul not say if the unbelieving partner wants to divorce you, fast and pray that he will stay with you? Warum sagt Paulus nicht, wenn dein ungläubiger Partner sich von dir scheiden lassen will, faste und bete, dass er bei dir bleibt? Why does Paul not say if the unbelieving partner wants to divorce you? It's an attack of the devil. Fight the spiritual warfare. Warum sagt Paulus nicht, der ungläubige Partner will sich von dir scheiden lassen? Das ist ein Angriff des Teufels. Kämpfe den geistlichen Kampf. Because if Paul would do that, Paul would teach us to use what I call evangelical witchcraft. Weil Paulus uns sonst lehren würde, das zu tun, was ich evangelikale Hexerei nenne. To manipulate people to do what we think they should do. Menschen zu manipulieren, damit sie das tun, was sie unserer Meinung nach tun sollten. But Paul said no. Aber Paulus sagt nein. If the unbeliever chooses, he wants to go, just let it be so. Wenn der Ungläubige sich entscheidet, dass er gehen will, dann soll es so sein. That's exactly the word he uses. Then let it be so. Das sind genau die Worte, die er benutzt. Dann soll es so sein. You know, once I had my eyes opened. Als mir einmal die Augen geöffnet wurden, that nobody loves like God, wurde mir klar, dass niemand so liebt wie Gott, who only wants the very best for every person, der nur das Beste für jeden Menschen will, who desires for every person to get saved, der sich wünscht, dass alle Menschen gerettet werden, and yet he doesn't manipulate them to do what he knows is best for them. Und der sie trotzdem nicht manipuliert, damit sie das tun, was für sie am besten ist. Once I understood that, I realized, oh my God, Christians never, never, never, never must manipulate anybody. Als ich das verstanden habe, erkannte ich, oh mein Gott, Christen dürfen nie, nie, nie jemanden manipulieren. So guys. Also Leute. Paul is making it clear, if the unbeliever wants to go, go, you are free. Paulus macht es klar, wenn der Ungläubige gehen will, bist du frei. Now look. Schau. He literally says, in this situation, the believing spouse is not bound to the marriage. Er sagt buchstäblich, in diesem Fall ist der gläubige Ehepartner nicht an die Ehe gebunden. For God has called us to live in peace. Denn Gott hat uns berufen, in Frieden zu leben. Now, I want you to understand. Ich möchte, dass du verstehst, that if the unbelieving husband or wife says, listen, I don't want to follow the God you're following and I'm going to divorce you. Wenn der ungläubige Ehemann oder die ungläubige Ehefrau sagt, ich will dem Gott, dem du nachfolgst, nicht folgen und werde mich von dir scheiden lassen. Paul says that you're not bound. Sagt Paulus, dass du nicht gebunden bist. Now, if you are not bound and the covenant has been dissolved. Wenn du also nicht gebunden bist und der Bund aufgelöst wurde. That means you can marry again if you choose to. Bedeutet das, dass du wieder heiraten kannst, wenn du willst. You know, 1 Corinthians 7 has put a lot of people into a prison. 1. Korinther 7 hat viele Menschen in ein Gefängnis gesteckt. They've made divorced people like second-class citizens. Man hat die Geschiedenen zu Bürgern zweiter Klasse gemacht. You can never again marry or you live in adultery. Du darfst nie wieder heiraten, sonst lebst du im Ehebruch. But I don't believe that. Aber das glaube ich nicht. Don't you remember in the beginning I told you we should look at case by case? Erinnerst du dich, dass ich am Anfang gesagt habe, wir sollten jeden Fall einzeln anschauen? So if you have been in a situation where the one is unbelieving and leaves you, if you are free, that means you are not in a covenant and if you want to go into a covenant, you can. Wenn du in einer Situation warst, in der dein ungläubiger Ehepartner dich verlassen hat und du nun frei bist, bedeutet das, dass du nicht in einem Bund stehst. Und wenn du in einen Bund eintreten willst, kannst du das tun. That's how I understand it. So, verstehe ich das. See you tomorrow. Bis morgen.